Heute möchte ich euch ein eindeutiges Zeichen erklären, woran ihr sehen könnt, dass eure Freundin, Partnerin euch nicht als Alpha-Mann sieht. Ganz einfach. Jeder Mann kennt es. Ihr seid auf einer Party, es ist 2:30 oder 1:30. Die Gespräche fangen an, nervig zu werden. Du bist müde. Du willst nach Hause. Also sagst du deiner Freundin, dass du los möchtest. Dass ihr gehen wollt. Komm, lass uns los. Ich hab keinen Bock mehr. Nee, sagt sie dann, das macht mir noch so viel Spaß. Ich will noch nicht los. Lass uns noch ein bisschen bleiben. Dann hast du schon den ersten Indikator, dass sie dich nicht als Alpha-Mann sieht. Weil wenn du los willst, dann heißt das für sie, dass ihr losgeht. Andersrum, wenn sie kommt und sagt, oh Schatz, ich will nach Hause. Und ihr wollt aber mit dem einen oder anderen Kumpel noch ein Gespräch zu Ende führen oder ihr wollt noch ein bisschen bleiben. Warum auch immer ihr noch ein bisschen bleiben wollt. Dann sagt ihr ihr, nein, wir bleiben noch eine halbe Stunde, entspann dich mal. Ich sag dir dann Bescheid, mach dir noch mal hinten ein bisschen mit deinen Hugo-Weibern, kannst du ja noch ein bisschen Schnack machen, ich sag dir dann Bescheid, wenn wir gehen. Und dann muss ich sagen, okay, kein Problem, ich beschäftige mich da hinten, wenn du soweit bist, sagst du Bescheid, dann gehen wir los. Das heißt, diese Frau vertraut auf eure Führung. Und das ist das, worum es in einer Beziehung geht. Wenn sie nicht auf eure Führung vertraut und euch Probleme macht, und anfängt zu diskutieren und ja, das reicht schon. Wenn sie anfängt zu diskutieren, dann wisst ihr, sie sieht euch nicht als Alpha-Mann und vertraut nicht auf eure Führung. Und das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass eure Beziehung quasi an dem Punkt schon gescheitert ist. Weil wer bestimmt, was jetzt passiert, ist derjenige, der Alpha ist in eurer Beziehung. Bedeutet, wenn du nach Hause willst und sie aber noch bleiben will, und ihr bleibt, brauche ich euch, denke ich mal, nicht mehr erklären, wer hier die Führung hat. Wenn sie gehen will, du willst aber noch bleiben und ihr geht dennoch, weil Happy Wife, Happy Life, ist die Frage, wer die Führung hat, wer Alpha und wer Beta ist, auch beantwortet. Und du willst nicht der Beta sein. Weil Frauen brechen Regeln für Alpha-Männer und machen Regeln für Beta-Männer. Das müsst ihr verinnerlichen. Und wenn sie die Regeln für euch macht, ist eure Beziehung schon gescheitert. Die Frage ist jetzt, ob sie jetzt noch 7 Monate dauert oder 7 Jahre oder 17 Jahre. Aber am Ende des Tages wird sie euch wegwerfen wie einen alten Putzlappen für den nächsten Alpha-Mann. Weil Beta-Männer widern Frauen an. Sie finden sie richtig widerlich. Ja, natürlich heißt das im Umkehrschluss nicht, dass wenn die Frau euch bittet oder sagt, sie möchte gehen und ihr wollt auch gehen, dann müsst ihr nicht auf Krampf eine andere Meinung haben. Das ist Schwachsinn. Das heißt, wenn sie gehen will und ihr wollt dann auch gehen und das passt zufällig, ja dann Happy Wife, Happy Life, ab ins Auto, ab nach Hause. Oder ihr wollt noch bleiben und sie will auch bleiben, auch schöne Sache, macht es so. Man muss nicht mit Absicht was Gegenteiliges machen, nur um sich als Alpha-Mann zu behaupten. Das ist dummes Zeug. Aber die Frau muss sich auf eure Führung verlassen und sich eurer Führung fügen. Und wenn sie das nicht macht, habt ihr als Mann verloren. Ihr könnt die Beziehung, das ist meine Meinung und mein Rat, sofort beenden. Ich bin inzwischen an einem Standpunkt angekommen, wenn ich meiner Frau auf einer Party sagen würde, dass wir jetzt gehen. Und sie fängt mir an, mit irgendeinem Bullshit mich zu bewerfen. Nee, es macht mir noch Spaß, lass uns noch bleiben. Da würde ich ja nochmal sagen, dass ich ihr gesagt habe, dass wir gehen. Ich gehe. Du kannst dich entscheiden, ob du mitkommst. So einfach ist das Spiel. Wenn sie nicht mitkommt, ist sie nicht mitgekommen. Sie ist nicht mit mir mitgekommen. Dann hat sie es vorgezogen, weiter auf der Party zu bleiben. Und nicht mit mir mitzukommen. Das ist ein eindeutiges Zeichen für mich. Und in dem Fall hat sie sich gerade für alle weiteren Dinge disqualifiziert. My way or no way. Oder wie sagt man so schön, my way or highway. das ist mir scheißegal, wie sie nur 50 Euro Sprit hinwerfen und sagen, fahr nach Hause, du Pflaume, lösch meine Nummer, hat sie erledigt. Game over. Game over. Das ist Alpha. Alles andere ist Beta. Und Beta wollen wir nicht. Beherzigt das und euer Leben wird sich im Magic Way ändern zum Alpha. Ich habe so viele meiner männlichen Freunde, die wirklich bald über die Klippe gehen. Die sind auf dem besten Weg. Die steuern mit einem Lachen im Gesicht und verbundenen Augen auf die Klippe zu. Die wissen das gar nicht. Und selbst wenn sie im freien Fall sich befinden, denken sie immer noch, es ist ja luftig hier. Der Aufschlag wird heftig. Der Aufschlag wird heftig. Und ich hoffe, dass ich euch mit meinem Wissen einfach die richtige Landkarte an die Hand geben kann, um durch diesen Wahnsinn durchzunavigieren. Euer Coach Magic. Lasst mir Like da, abonniert meinen Kanal, kommentiert gerne, was ihr davon haltet, teilt das Video mit euren Freunden. Bis morgen.